Die Armee und das Volk der DVRK begingen feierlich den 5. Jahrestag der Ernennung des Genossen Kim Jong-un zum obersten Befehlshaber der Koreanischen Volksarmee. In den Theatern in Pyongyang traten die Künstler der zentralen Kunstorganisationen auf. Im Theater Moranbong gab es ein Konzert des staatlichen Sinfonieorchesters, im Großtheater Pyongyang die Aufführung der Revolutionsoper »Ich sehe dem Sieg der Revolution entgegen«, im staatlichen Schauspieltheater die Darbietung des Dramas »Blutader« und im Pyongyanger Zirkus und im Zauberkunsttheater die gemeinsamen Auftritte von Zirkus und Zauberkunst des staatlichen Zirkusensembles. Auch in allen Gebieten, wie in den Bezirken Gangwon und Südhamgyong, fanden die künstlerischen Darbietungen statt. In den Organen, Fabriken, Betrieben und genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetrieben aller Ebenen in Pyongyang und in den Provinzen gab es künstlerische Darbietungen und verschiedene Sportspiele der Mitarbeiter und Werktätigen.